Kundgabe 4461. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.10.1948. Brücke zu Gott. Gebet. Verringerung der Kluft. Die Brücke zu mir kann jederzeit betreten werden, und niemandem wird es verwehrt sein, meine Gegenwart zu suchen. Ich selbst habe sie euch erbaut. Ich habe die Kluft zwischen euch und mir überbrückt, weil ich nicht ewig getrennt von euch sein will. Und ich komme euch auch auf halbem Weg entgegen. Nur müsstet ihr selbst den Willen haben, zu mir zu gelangen. Und ihr werdet unaussprechlich selig sein, wenn ihr das Ziel erreicht habt, das ihr von drüben nicht in aller Herrlichkeit erblicken könnet, das aber schon darum herrlich sein muss, weil es mein Reich ist und weil ihr alles Irdische hinter euch lassen müsstet, so ihr mein Reich betretet. Die Brücke zu mir ist das Gebet, der Wechsel eurer Gedanken aus der irdischen in die geistige Welt. Ob es ein stiller Anruf ist zu mir, ob es ein Verweilen eurer Gedanken in nicht-irdischen Sphären ist, immer suchet ihr dann das Reich, das nicht von dieser Welt ist. Ihr suchet mich zu erkennen, und euer Wille ist zu mir gerichtet. Ihr habt die Brücke betreten, auf der ihr nun fortan wandeln sollet, immer mich als euer Ziel vor Augen. Und ich erkenne euren Willen und komme euch entgegen, weil mich jede Seele erfreut, die sich mir zuwendet, im freien Willen. So ihr nun innig betet und euch dabei meiner Gegenwart bewusst werdet, seid ihr mir schon weit entgegengekommen. Die Kluft zwischen euch und mir wird immer geringer. Meine Hand streckt sich euch entgegen und führet und ziehet euch. So ihr nun gar meine Stimme vernehmen könnet, seid ihr bald am Ziel. Eindringlich rufe ich euch zu. Nützet das Gebet, die Brücke, die ich euch erbaut habe. Verbindet euch oft in Gedanken mit mir, bis ihr nimmermehr einen anderen Weg wählen möget als diese Brücke, die zu mir führt, bis euch nur dieses Ziel begehrenswert erscheint, bis eure Seele die wahre Heimat erkannt hat und ihr die ganze Sehnsucht gilt. Betet im Geist und in der Wahrheit. Mir eure Schwäche eingestehend und mich bittend um Gnade und Kraft für den weiten Weg, den ihr pilgern müsstet, bis ihr an das Ziel gelanget. Und habt ihr mich durch euer Verlangen gerufen, dass ich euch entgegenkomme, dann wird euch der Weg nicht mehr weit oder beschwerlich erscheinen. Dann wird sich der Abstand immer mehr verringern. Die Brücke wird bald überschritten sein. Und ihr wandelt dann in Gefilden, die euch lieblich anmuten. Dann seid ihr schon in meinem Reich, wenngleich sich euer Körper noch auf Erden befindet. Eure Seele aber weilet oben. Sie hat ihr Ziel erreicht. Sie hat mich gefunden und lässet mich nun nimmer. Sie gibt mich nicht mehr auf. Es hat das Kind heimgefunden ins Vaterhaus, weil es die Brücke genützet hat, die meine Liebe allen meinen Kindern auf Erden gebaut hat, auf dass sie selig werden. Amen.